Zu wie viel Prozent das, was das Sehorgan liefert, am Ende dann das, was wir im Gehirn verarbeiten, konstituiert? Ja, man kann das anatomisch und physiologisch schätzen. Man kann sagen, im Routinefall ist die Information, die von außen kommt, 1%. Und das, was hinzugetan wird, 99%. Das wird nicht hinzugedichtet, sondern es geht so vor sich, dass das Auge mit unserer Augenbewegung ganz kurz die Szene abscannt und sofort sieht, das ist ein Büro. Und in dem Augenblick, wo klar ist, wo ich bin, wird aus dem Gedächtnis die ganze Szene konstruiert. Deshalb geht das so schnell. Wenn ich in einen völlig unbekannten Raum käme, der auch noch bizarre Dimensionen hat, bizarre Farben, brauchte ich viele Minuten. Das heißt, das Gehirn kann gar nicht, sobald es gesehen hat, das und das ist bekannt, jetzt wirklich die Zeit vertun, alles nochmal abzuscannen. Das wäre extrem redundant. Das tut es nur, wenn immer wieder gemeldet wird, unbekannt, unbekannt, unbekannt. Und das erleben wir subjektiv in der Weise, dass wir in ein Zimmer reintreten, in dem wir uns jeden Tag aufhalten, fast jeden Tag. Sofort wird gemeldet, dein Arbeitszimmer, und wir sehen es ganz. Oder wenn wir in eine völlig unbekannte Umgebung eintreten, sind wir wie blind und brauchen lange Zeit, um einen Eindruck, einen Gesamteindruck zu bekommen. Zum Beispiel eine unbekannte Zahnarztpraxis. Dann braucht man ganz, ganze Zeit, um zu sehen, wie sieht das aus. Und dann sieht man, wie langsam das detaillierte Sinnesabtasten ist. Sie wissen also ziemlich genau durch Ihre Forschungen, wie oder die Forschung von vielen Kollegen. Vielen Kollegen, wie bestimmte Prozesse im Gehirn ablaufen. Wir kennen ziemlich viele Daten und Fakten, jedenfalls der Laie. Wir wissen, dass das Gehirn ungefähr 12, 13, 1400 Gramm wiegt, dass es 2% der Körpermasse ausmacht, dass es ungefähr 20% des Stoffwechsels in Anspruch nimmt. Wenn ich das so höre, was Sie sagen, könnte man sich das Gehirn im Grunde genommen also als einen ziemlich raffiniert und geschickt arbeitenden Supercomputer vorstellen, der mithilfe von unendlich vielen Zellen und Synapsen, was haben Sie gesagt, 100 Millionen Nervenzellen? Milliarden. Milliarden, unvorstellbar, arbeitet und rechnet? Also ein Supercomputer? Also an der Idee des Computers ist eins gut, nämlich dass es ein System ist, in dem es mit rechten Dingen zugeht. Wir haben überhaupt keinen Hinweis darauf, dass irgendwelche Naturgesetze gebrochen werden, dass irgendwelche Prinzipien dort walten, die sonst nirgendwo am Werke wären. Also das Gehirn ist ein Teil des Körpers und es ist bisher nicht gelungen, irgendwas zu zeigen, wo also fundamentale Naturgesetze verletzt werden. Das ist ja sehr wichtig, weil man immer angenommen hat, es gibt Teile im Gehirn, die sind naturwissenschaftlich nicht erklärlich. Die mag es geben, aber dann haben wir sie noch nicht entdeckt. Alles andere ähnelt nur sehr entfernt einem Computer, erst recht am heutigen Computer. Es ist die Komplexität. Es sind mindestens 100 Milliarden, wenn nicht 500 Milliarden Nervenzellen mit einer Trillion Synapsen, vielleicht sogar 10 Trillionen. Kommt auch gar nicht drauf an. Es ist unermesslich viel. Und jede Synapse ist ein Wunderwerk in sich. Also man muss diese 1 oder 10 Trillionen nochmal wieder nehmen mit 10 Freiheitsgraden multiplizieren. Es ist unfassbar kompliziert. Und es geht nicht nur elektrisch zu, sondern mindestens ebenso wichtig ist die chemische Übertragung. Die ist viel komplizierter als die elektrische. Aber man muss sich da nichts vormachen. So Nervenzellen, wie sie hier an der Wand abgemalt sind, sind ja selbst schon unglaublich komplizierte Gebilde. Eine Nervenzelle, eine von diesen 500 Milliarden, hat jetzt wieder vielleicht 1000, 10.000 Synapsen. Und jede Synapse ist extrem kompliziert. Das übersteigt vollkommen unsere Vorstellungskraft. Allerdings hat sich gezeigt, und das ist eine Revolution, die überhaupt nicht genügend gewürdigt wurde, mit Hilfe der Theorie neuronaler Netzwerke, dass man mit einem Bruchteil dieses numerischen Aufwands schon relativ clevere kognitive Leistung vollbringen kann, Gesichteranalyse und so weiter, Stimmenanalyse. Und die Frage ist, warum? Warum ist das Gehirn 1 Million mal größer, als es sein müsste? Und die Antwort ist, was diese Computer, die Gesichter erkennen können, nicht können, ist sehr schnell und sehr zuverlässig die Gesichter erkennen. Und sie können die auch nur in bestimmten Rahmen erkennen. Und natürlich auch nur zweidimensional und nicht dreidimensional. Sie können nicht schnell lernen, insbesondere können sie nicht schnell umlernen. Es hat sich erstaunlicherweise gezeigt, dass viele Tiere relativ schnell etwas lernen können. Dass aber kaum ein Tier außer Menschenaffen und Menschen etwas umlernen kann. Eine Strategie, die sich bisher erfolgreich erwiesen hat, jetzt zu verändern, weil sich gezeigt hat, so gut ist es doch nicht, haben die meisten Tiere große Defizite. Das heißt, für bestimmte Aufgaben braucht man wenige hundert oder tausend Nervenzellen. Für andere Aufgaben, zum Beispiel die Stimmung einer sozialen Gruppe rauszukriegen oder sehr komplexe Situationen in der Umwelt abzuschätzen, dafür braucht man wahrscheinlich diese Unmenge an Nervenzellen. Es sind nur ganz bestimmte Bereiche, wo wir unser ganzes Gehirn brauchen. Meistens machen wir das mit 1% unseres Gehirns, noch nicht mehr die berühmten 10%. Aber es gibt Augenblicke, es gibt Situationen, wo wir blitzschnell sehr komplexe Dinge abschätzen müssen und all unser Wissen bewusst und unbewusst heranziehen müssen. Dann ist unser ganzes Gehirn aktiv. Dann brauchen wir auch unsere NAPS, nämlich die meisten Tiere können das dann nicht. Und das kann überhaupt kein Computer. Unser Gehirn ist ja seit dem Mutterleib in jeder Sekunde dabei, das, was es tut und erfährt, immer zu bewerten, immer zu fragen, war das gut, war das schlecht, soll ich das nochmal machen, soll ich das nicht mehr machen. 100 Mal in jeder Sekunde, 20, 30, 40, 50 Jahre lang. Das heißt, der unbewusste Erfahrungsschatz ist unendlich groß und steht aber doch zumindest zum Teil zur Verfügung. Also ein sehr großer elektrochemischer Computer, der ähnlich viele große Komplexität hätte und 50, 40 Jahre lang Erfahrung machen könnte, der würde vielleicht in unsere Nähe kommen. Sie haben ganz zu Beginn Ihrer Antwort von den Naturgesetzen gesprochen. Im Prinzip widerspräche es doch nicht den Naturgesetzen, wenn man einen Chip ins Gehirn einpflanzen würde, ihn verdrahten würde und ihn bestimmte Aufgaben lösen ließe. Stimmt das? Im Prinzip spreche ich nichts dagegen. Ich denke sogar, in sehr begrenztem Umfang wird das bald möglich sein. Zum Beispiel, wenn im Hirnstamm bestimmte Zentren, die unsere Atmung steuern, ausgefallen sind, die unser Blutdruck steuern, vielleicht auch unsere Bewusstheit steuern. Das sind relativ simple Nervennetze, so wichtig sie sind. Die können sicherlich bald ersetzt werden. Sehr viel schwieriger wird es bei der berühmten assoziativen Großhirnrinde, die wir in der Verknüpfung nicht verstanden haben. Das heißt, die Schwierigkeit ist, wir müssen erstmal verstanden haben, wie es im Gehirn funktioniert. Und dann wird man das, wenn es nicht zu komplex ist, sicherlich irgendwann mal ersetzen können. Ob man das ganze Gehirn wird ersetzen können oder zunehmend. So, das Gehirn altert ja und dann bestelle ich mir so jedes Jahr mal einen neuen Chip und da wird das reingesenkt. Das ist theoretisch nicht unmöglich. Wenn es im Gehirn mit rechten Dingen zugeht, wenn es nach den Gesetzen der Physik, der Chemie, der Biologie zu sich geht, wenn psychologische, geistige Prozesse letztendlich Produkte von Naturvorgängen sind, was sich andeutet, dann ist es im Prinzip möglich, sie nachzubauen. Ich bin aber sehr skeptisch, ob es de facto möglich sein wird. Aus zwei Gründen. Erstens, die Komplexität mag ungeheuer groß sein. Zweitens wollen wir das ja gar nicht. Wir wollen vielleicht doch nicht eingreifen, wegen der ganzen Risiken. Wir werden das vielleicht punktuell machen. Bei Parkinson-Patienten hier einen Chip rein, bei Depressiven dort, weil das eng umgrenzt ist. Schizophrenie ist schon eine sehr komplexe Sache. Bei Läsionen, zum Beispiel der Atemzentren und so weiter, da wird das möglich sein. Blutdruckregulation. Beim Denken, beim Bewusstsein wird man abwarten müssen, 50, 100 Jahre. Womit wir ja fast schon bei der besonders spannenden Frage sind, ob der Geist, das Bewusstsein, die Seele, das Gehirn überlebt. Welchen Beitrag kann eigentlich die Neurowissenschaft zur Klärung dieser mehrere hundert Jahre alten Frage beisteuern? Ich habe mich damit ausführlicher beschäftigt und bin zum Schluss gekommen, dass unser Geist in gewissem Maße schon unser Gehirn überleben kann, aber nicht in Form unseres individuellen Bewusstseins. Das ist weg, wenn das Gehirn weg ist. Es sei denn, es gelingt, dass ich mein Gehirn nach und nach verchippe. Also alle Funktionen, die jetzt bei mir langsam ausfallen, zu ersetzen. Dann ist nachher nur noch ein Chip-Gehirn da. Auch diese 7 verschiedenen Ichs, von denen Sie anfangs gesprochen haben? Vielleicht. Ich rede jetzt absolut utopisch. Ist ja immer die Frage, gibt es fundamentale Gesetze, die dem widersprechen? Da würde ich sagen, nein. So wie man jetzt anfängt, den Körper so langsam zu ersetzen. Ne? Da mal ein Knochen, da mal ein Gelenk, da mal ein Muskel, dies und jenes wird immer weitergehen, das Gehirn wird übrig bleiben. Warum nicht auch da weiter? Dann wird der Hirnstamm ersetzt, Dazwischenhirn und so weiter. Ob ich aber dann noch derselbe bin, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich davon gar nichts merke. Ich bin ja jeden Tag ein anderer und habe die Illusion, als gäbe es da ein zeitüberdauerndes Ich. Das gibt es nicht. Es gibt immer ein Ich in dieser Sekunde, das sich mit dem Ich vor einer Sekunde verhakt. Und immer weiter dieser Bewusstseinssturm. Also wenn dieses Chip-Ersetzen nicht geht, ich habe da meine größten Zweifel, aber ist ja die Frage, geht es grundsätzlich nicht, da sehe ich keinen Einwand. Die andere Hypothese, die immer entworfen wird, ja, man muss also da die ganze Information des einen Menschen rausziehen auf Chip und dann in ein anderes Gehirn. Das wird vielleicht gehen, aber da ist das subjektive Ich verloren. Das ist ein neues Ich. Also das würde ich nicht raten. Da würden zwar alle meine Gedanken weiterleben, gut oder schlecht, aber ich wäre das nicht mehr. Also die einzige Möglichkeit ist das sukzessive Ersetzen meines eigenen Gehirns durch Chips. Ob wir das anstreben sollten, ist eine andere Frage. Ihre Position ist, wenn ich das recht sehe, in Bezug auf die Frage, kann der Geist das Gehirn überleben, ja nicht die einzige. Es ist auch nicht die einzig denkbare. Ich habe eingangs den Philosophen Popper erwähnt und den Neurologen Eccles, die eine ganz bestimmte Auffassung hatten. Ich könnte Konrad Lorenz, den berühmten Verhaltensforscher, zitieren, der zwar stammesgeschichtlich glaubt, dass der Geist aus dem Gehirn sich heraus entwickelt, dann aber unabhängig wird. Erklären Sie doch einem Laien, wie das ein Hirnforscher nun eigentlich untersucht. Wie nähert er sich diesen Fragen? Philosophisch ist das schon geklärt. Das wird seit 2000 Jahren gemacht. Aber was tut eigentlich der Neurowissenschaftler, um genau dieses Phänomen zu klären? Nun, es ist die Frage, kann sich der Geist vom Gehirn lösen oder nicht? Sowohl in religiösem Hintergrund als auch ganz aktuell. Und meine Ansicht auch als Philosoph ist, dafür spricht eigentlich nichts. Jedenfalls, wenn man Geist so definiert, wie ich ihn als mich selbst erlebe. Es mag den Heiligen Geist geben, es mag einen Geist der Völker geben, Geist der Literatur, das ist aber nicht das, was wir meinen, sondern das, was Psychologen, Neuropsychologen, auch Philosophen meinen, wenn wir vom Geist-Gehirn-Problem sprechen. Da meinen sie dieses erlebende Ich. Und nun kann man Folgendes machen, und das wird auch gemacht, man kann, wie ich vorhin schon kurz geschildert habe, mit allen erdenklichen Methoden rauszukriegen versuchen, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich denke. Da kann ich sagen, in der Großhirnrinde, im Zwischenhirn, im Hirnstamm und dies und jenes und kann daraus ein System basteln von notwendigen Bedingungen, von Prozessen im Gehirn, die ablaufen müssen, damit ich bewusst bin und einmal dieses Bewusstsein, das und jenes und solches Bewusstsein habe. Das ist das eine. Ich kann dann fragen, unter welchen allgemeineren Bedingungen tritt Bewusstsein auf, und das ist außerordentlich interessant, nämlich die Nervenzellen in der Großhirnrinde müssen ein bestimmtes Aktivitätsniveau haben, das durch Stoffwechselangebot gewährleistet wird. Muss also genügend Stoffwechselenergie da sein, Zucker, Sauerstoff, und sonst funktioniert das nicht. Wenn ich Sauerstoffnot habe, werde ich bewusstlos. Und wenn ich jetzt annehme, Geist ist etwas, was sich nur gelegentlich mit dem Körper, mit dem Gehirn verbindet, ist das so merkwürdig. Ich kann ganz genau angeben, welche minimalen Sauerstoff- und Glucose-Level mein Gehirn haben muss, damit ich bewusst bin. Ich kann jetzt mit Elektroden auch mein Bewusstsein verändern. Ich kann durch Drogen, durch Arzneimittel, durch Narkosemittel meinen Bewusstseinszustand gezielt verändern lassen. All das zeigt nur, dass Bewusstsein etwas ist, was mit Gehirnprozessen entsteht und nicht ohne Gehirnprozess existieren kann. Und letztendlich kann ich noch etwas machen. Ich kann mir angucken, wie Bewusstsein bei Kindern entsteht. Das ist in den letzten Jahren in der Säuglingsforschung, in der Kleinkindforschung extensiv gemacht worden. Wie ein Gehirn ausreift und wie Kinder anfangen zu sprechen, wie sie plötzlich sich im Spiegel erkennen können, was sie vorher nicht tun konnten, wie sie plötzlich ich sagen und so weiter. Und all das folgt ja einer sehr, sehr regelmäßigen Sequenz. Bei allen Kindern in der Welt, jeweils bei 99%, entwickelt sich das in einer ganz bestimmten festgesetzten Weise. Und das kann man sehr gut inzwischen mit der Hirnausreifung korrelieren. Auch das zeigt wiederum, dass Bewusstsein ein Zustand des Gehirns ist. Selbst wenn man philosophisch sehr vorsichtig und sagt, man muss nicht Bewusstsein im Gehirn mit dem Feuern von Neuronen identifizieren, muss man doch sagen, Geist und Bewusstsein treten in uns nicht auf, wenn nicht ganz, ganz bestimmte Zentren in unserem Gehirn in sehr spezifischer Weise aktiv sind, die sich in unserer frühesten Kindheit ganz langsam entwickeln und das ein Kind mit so und so vielen Monaten, Jahren zum ersten Mal ich sagt, hat ganz bestimmte hirnphysiologische und anatomische Grundlagen. Aber Herr Roth, selbst der philosophische Laie wird sich vielleicht erinnern, dass selbst die noch so intensivste Korrelation zwischen dem Geist und dem Gehirn, das, was die Philosophen wesensmäßig nennen, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also dass die wesensmäßige Beziehung sich eben nicht definiert durch das, was Hirnforscher vielleicht herausbringen könnten, wenn sie zwischen Geist und Gehirn noch so enge Korrelationen herstellen könnten. Ja, das ist eine wissenschaftstheoretische Frage. Zugegebenermaßen kann man sagen, selbst die engste Korrelation allein erklärt nichts. Das stimmt, aber man müsste bei zwei Systemen, die immer dasselbe tun, Hand in Hand, müsste man sich doch fragen, ist das nicht ein System? Weiterhin kann ich aber Folgendes machen, ich kann das Gehirn mit unschädlichen Mitteln gezielt verändern und Bewusstseinsänderungen vorhersagen. Das ist seit langem gemacht worden durch Hirnstimulationen, durch Applikation von Drogen. Und das ist schon schwieriger. Also wie soll ich das erklären, wenn ich jetzt Gehirnprozesse gezielt verändere und sage, jetzt wird er gleich bewusstlos werden oder jetzt wird er gleich meinen, das, was er jetzt tut, ist von ihm gewollt, obwohl es gar nicht gewollt wurde und so weiter und so weiter. Das ist für einen solchen interaktiven Dualismus, wie es ja bei Eccles heißt, nicht mehr erklärbar. Ich kann das Gehirn gezielt verändern und voraussagen, wie jetzt der Bewusstseinszustand sein wird. Ich kann das an mir selber machen. Und letztendlich der dritte Erklärungsschritt ist der, dass ich einen Mechanismus angeben kann, der wohl dem Ganzen zugrunde liegt. Ich kann also erstens eine möglichst enge Korrelation herstellen. In einem zweiten Erklärungsschritt kann ich Veränderungen in der Bewusstseinsebene aufgrund der Veränderungen in der Gehirnebene voraussagen. Das wird ja aufgrund von Hirnverletzungen seit langem gemacht. Der Arzt guckt sich Hirnverletzungen an und kann ungefähr inzwischen voraussagen, was für kognitive Defizite der Patient haben wird. Aber ich kann das ja genauer machen, in meinem Gehirn selber. Und das Dritte ist, man kann angeben, welche funktionale Rolle Bewusstsein wohl hat. Man kann die testen. Das, was ich vorhin gesagt habe, Bewusstsein tritt immer nur in einem bestimmten kognitiven, funktionalen Zustand auf. Wenn das Gehirn mit etwas Neuem und Wichtigem konfrontiert ist, und dann kann ich gucken, was tun dann die Zellen. Warum tun sie das? Und dann sehe ich, es sind synaptische Umverknüpfungen. Und da wird mir auch klar, weshalb Bewusstsein so energiezehrend ist. Nämlich die synaptischen Umverknüpfungen sind sehr teuer. Das heißt, ich kann den letzten Schritt auch noch machen. Ich kann erklären, wie es funktioniert. Und da würde ich behaupten, wird auch so ziemlich der letzte Philosoph schwach. Und dann ist ein Dualismus sehr, sehr schwer, wenn überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Dann kann man letztendlich sagen, Geist ist immer noch unabhängig vom Gehirn, aber in einer Weise, die dann vielleicht nicht mehr interessiert. Jedenfalls alle Philosophen, mit denen man das so durchdekliniert und die auch die Argumente akzeptieren, die kommen doch zu dem Standpunkt, den ich geschildert habe. Herr Professor Roth, welche Bedeutung haben eigentlich genau in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse von Sigmund Freud für die Hirnforschung? Oder ich könnte auch umgekehrt fragen, muss die Psychoanalyse im Lichte der neueren Hirnforschung und der Ergebnisse, die diese Forschung hervorgebracht hat, nicht wesentliche Aussagen, die Dr. Freud gemacht hat, revidieren? Einige ja. Es ist natürlich das große Verdienst von Freud, dass er die überragende Rolle des Unbewussten zum ersten Mal herausgestellt hat. Oder zum ersten Mal groß herausgestellt hat. Man kann heute sagen, nach allem, was man über bewusste und unbewusste kognitive Prozesse, motorische Prozesse weiß, dass Bewusstsein ein ganz kleiner, wenn auch sehr wichtiger Teil unseres Gesamtgeschehens ist. Das Allermeiste, das Allerwichtigste geschieht mit begleitendem Bewusstsein oder völlig unbewusst. Bewusstsein, wie ich geschildert habe, wird immer nur gezielt eingesetzt vom Gehirn. Das ist ein ganz besonderer funktionaler Gehirnzustand. Insbesondere das, was unser Verhalten, unser Denken leitet, ist uns überhaupt nicht bewusstseinsmäßig gegeben. Es kommt alles aus dem Unbewussten. Es ist ein riesiger Berg, ein riesiger Vorrat von unbewusster Erfahrung, vielleicht genetischer Erfahrung, auf denen das Bewusstsein so wie Mondlicht auf dem Ozean schimmert. So muss man das realistisch vorstellen. Das Mondlicht ist wichtig, aber der Ozean ist darunter. Soweit also das, was Freud richtig gesehen hat. Was er wohl nicht richtig gesehen hat, ist der eigentliche Witz der Psychoanalyse, dass man durch Bewusstmachung die unbewussten Strukturen wesentlich ändern könnte. Das scheint mit aller Vorsicht bei der Erforschung des sogenannten limbischen Systems, das ist so das unbewusste System in uns, nur schwer, wenn überhaupt möglich zu sein. Die Netzwerke, die dort in der Amygdala, in Hypothalamus und sonst wo, das ja alles inzwischen relativ gut erforscht, herrschen, uns Angst machen, Lust erzeugen, Gefühle erzeugen, die sind anderer Natur als die Netzwerke in unserer großen Rinde. Sie lernen sehr schnell und verhärten sich schnell und machen dann das aus, was man Charakter und Persönlichkeit nennt. Und es gibt, man muss da sehr skeptisch sein, ob man mit dem kortikalen Bewusstsein diese subkortikalen limbischen Zentren wirklich stark verändern kann. Gelegentlich wird das möglich sein, aber es ist eine ungeheure Skepsis angesagt. Das wird eine zweite große Revolution sein, nachdem die Hirnforschung sozusagen die kognitiven Bereiche revolutioniert hat oder den Blick sehr stark gewandelt hat, wird das die viel größere Revolution sein, dass man sieht, was heißt Charakter, was heißt Persönlichkeit, was ist das Unbewusste. Kriegt man das vermutlich gar nicht isoliert nur als Hirnforscher raus, sondern geht das eigentlich nur im Grenzgängertum zwischen der naturwissenschaftlich orientierten Hirnforschung, Psychologen, Philosophen und auch meinetwegen Soziologen? Ja, ich bin gerade dabei, ein großes Forschungsprojekt zu organisieren über das Hanse-Wissenschaftskolleg, an dem die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Volkswagen-Stiftung und mehrere andere Institutionen teilnehmen werden. Und dieses Projekt heißt Determinanten menschlichen Verhaltens. Was formt unser Charakter, was formt unsere Persönlichkeit, warum ist die so schwer veränderbar, wie entsteht die? Und wenn sie veränderbar ist, was ist dann da passiert? Und da werden Hirnforscher, Kognitionspsychologen, Neuropsychologen, Entwicklungspsychologen, Psychiater, Psychoanalytiker, Ethnologen und Soziologen daran teilnehmen. Nur so kriegt man das irgendwie mal in den Griff auf die Reihe, wenn überhaupt. Auf jeden Fall, die Hirnforschung ist da ein wichtiger, aber nur kleiner Teil im ganzen Gefüge. Was glauben Sie, wird das Ergebnis sein? Wird das, was Sie menschliches Verhalten sein, wenn es determinierbar ist, dann auch manipulierbar sein? Schwer zu sagen. Die Analyse, die Erkenntnis, wie es funktioniert, setzt überhaupt nicht voraus, dass man es steuern kann. Man wird wissen oder man wird das bestätigen, was ein guter Menschenkenner immer schon weiß. Wenn Sie wollen, dass Menschen sich ändern, zum Guten, zum Schlechten, sagen wir mal zum Guten, da müssen Sie erstmal erkennen, dass die meist keine Lust haben, sich zu ändern. Und dass, selbst wenn Sie kognitiv bereit sind, bewusstseinsmäßig bereit sind, sich zu ändern. Wenn sie nicken, sagen, ja, du hast recht, ich muss jetzt mich ändern. Der größere, schwierige Schritt ist dann immer noch, das auch tatsächlich zu tun. Und das ist die Frage, warum akzeptieren Menschen eine Belehrung so schlecht? Und erst recht, wenn sie die Belehrung akzeptiert haben, warum ändern sich dann meist doch nicht? Das ist eine Eigentümlichkeit unseres Gehirns und die muss man genau erkennen und dann weiß man auch, wie man das gelegentlich doch unterlaufen kann. Diese Erkenntnis wird zum Guten wie zum Schlechten sein. Völlig zugegeben und ich hoffe, dass sie zum Guten sein wird. Aber sie wird, wenn ich das noch sagen darf, überhaupt nicht über das hinausgehen, was jeder Demagoge oder positiv gesagt jeder gute Menschenkenner schon längst weiß, wie man das letztendlich macht. Lassen Sie uns trotzdem einen Moment fantasieren und eine Utopie spinnen. Wäre es denkbar, wenn man die Ergebnisse der Hirnforschung, wenn man sie so interdisziplinär betreibt, wie Sie es eben gesagt haben, in den nächsten 100 Jahren jetzt einfach mal vorwegnimmt und sagt, wir kriegen einen unendlichen Zuwachs an Kenntnissen, an Informationen, wir spüren den Zusammenhängen auf. Wäre es dann immerhin denkbar, dass man jene Eigenschaften, die vor allen Dingen selbstzerstörerisch sind des Menschen, dass er Kriege anzettelt, dass er seine Nachbarn umbringt, dass man die, wenn Sie so wollen, in den Griff bekommt? Ja, davon bin ich überzeugt, dass man das können wird. Ob man das tun wird, ist eine andere Frage. Das sind relativ simple Zusammenhänge. Also wenn ein Mensch hyperaggressiv ist, das ist also eine solche Fehlfunktion des Gehirns, die kann man schon heute zum Teil identifizieren. Und die Leute sperrt man ja ein oder überweist sie in Krankenhäuser. Mit denen macht man das ja heute. Man wird keinen Gewalttäter frei rumlaufen lassen, hoffentlich nicht. Oder Sexualmörder, irgendetwas. Schwieriger ist es, wenn Verhaltensweisen unerwünscht sind, aber nicht so pathologisch. Das wird sehr schwierig sein, das zu verändern, also bestimmte Vorlieben. Wenn ich mal ein ganz kühnes Szenario entwerfen darf. Da wird sich herausstellen, dass nur eine ganz bestimmte Gesellschaftsform, die vielleicht unserer Gesellschaftsform nahe kommt, überhaupt größtmöglichen Frieden, größtmögliche Entwicklung der Persönlichkeit garantiert. Man wird zeigen können, die meisten Staatsformen auf der Welt garantieren das nicht. Und dann wird man sich die Frage stellen, ist es dann nicht auch sittlich gut, Leute dann so auszurichten, dass sie auch weiter friedlich bleiben? Das wird man rausfinden, was man tun muss. Ob man einen solchen Eingriff wollen kann, weiß ich nicht. Also, ob man dann eine Gesellschaftsform, wo es immer noch wieder Gewalttaten gibt, immer noch Mord und Totschlag, aber eben vielleicht weniger haben will, sagen wir lieber keinen so großen Eingriff in die Menschen und dann Demokratie mit Schönheitsfehlern. Oder ob man sagt, nein, wir haben die Macht, den Menschen zu verändern. Wir wollen das Paradies auf Erden, jetzt machen wir das auch. Das sind Möglichkeiten, die sind nicht völlig ausgeschlossen. Ob man das Paradies auf Erden wirklich will, ob es nicht zu langweilig ist, ist eine andere Frage. Sie wissen ja immerhin schon, wo genau im Gehirn sozusagen das, was wir als Glück empfinden oder das, was wir als Furcht empfinden oder als Angst, nicht nur lokalisierbar ist, sondern auch, wie es sich generiert. Also genau ist übertrieben, aber ungefähr. Man weiß zum Beispiel, wie man einen Helden produzieren kann, indem man ihn beidseitig der Amygdala entfernt. Dann tut er Dinge, die ein anderer Mensch, wir normale Menschen, niemals tun würden, weil sie viel zu gefährlich sind. Ein Held, der über dicht befahrene Straße rüberläuft, dem hat man vorher die Amygdala entfernt. Oder ein Kriegsheld oder irgendwas. Und auch unsere Lustzentren sind relativ bekannt, weil da die Drogen drauf wirken. Also man weiß eine Menge. Aber man weiß nicht, wie sich so ganz langsam, also im nicht pathologischen Bereich, Menschen zu dem entwickeln, wie sie heute sind. Das ist vielleicht bizarr, vielleicht unsteuerbar oder zumindest ungesteuert. Also die pathologischen Fälle, die wird man schnell in den Griff bekommen. Man wird Gewalttäter vielleicht sogar schon genetisch aussieben können. Ob man das will, ist eine andere Frage, aber man wird das können. Aber so die normale Schwankungsbreite zwischen ein bisschen zur Gewalt neigend und sehr lammfromm, ob man in die eingreifen kann oder will, das ist die Frage. Herr Professor Roth, wir haben unser Gespräch damit begonnen, dass wir über das Jahrzehnt des Gehirns, das der amerikanische Kongress Anfang der 90er Jahre ausgerufen hat, gesprochen haben. Wenn Sie eine ganz andere Aussicht formulieren sollten, welche die Leitwissenschaft, die das Überleben der Menschheit ins nächste Jahrtausend hinein vielleicht sogar sicherstellt oder vielleicht ermöglicht, könnte man sagen, dass, wenn es überhaupt eine Leitwissenschaft gibt, dass das die Hirnforschung ist? Die Hirnforschung zusammen mit der Psychologie und der Theorie neuronaler Netzwerke. Wie ich anfangs sagte, weiß man über die Frage, wie die Nervenzellen das im Netzwerk machen, noch fast nichts. Das wird der weitere große Sprung sein. Ist experimentell sehr schwierig zu erforschen. Also eine Hirnforschung zusammen mit einer empirischen Psychologie, Entwicklungspsychologie, Kognitionspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie und einer Theorie neuronaler Netzwerke, die uns ja hilft, das Ganze überhaupt erst zu verstehen. Diese drei zusammen, die werden die Leitwissenschaft, sagen wir, der nächsten 50 Jahre sein. Vielen Dank.